many Christians once they grab the new covenant and say, I don't want to fast anymore. Viele Christen sagen, ich will nicht mehr fasten, wenn sie den neuen Bund begriffen haben. Sie sagen, ich will nicht mehr jejuar. And this is what I'm passionate about to correct. Und genau das möchte ich leidenschaftlich gern korrigieren. People saw me preaching the new covenant with a deep conviction and a passion. Die Leute sahen, wie ich den neuen Bund mit einer tiefen Leidenschaft und Überzeugung lehrte. Then they saw that I fast more than any of those, even with the 2 times 21 a year. Und dann sahen sie, dass ich mehr fastete als alle die anderen, sogar mehr als diejenigen, die 2 mal 21 Tage fasteten. So they got confused. Und das verwirrte sie. So one of those big guys who supervised thousands of people. Einer dieser wichtigen Leute, der Tausende von Menschen leitete, once asked me in his office, fragte mich einmal in seinem Büro. Reinhard, I don't understand you. Reinhard, ich verstehe dich nicht. He said, you always talk about the new covenant and everything is done. Du sprichst immer vom neuen Bund und dass alles vollbracht ist. Perfeito. If everything is done, why do you fast so much? Wenn alles schon vollbracht ist, warum fastest du dann so viel? You know, I was kind of dumbfounded by the question. Und die Frage hat mich eigentlich ziemlich verblüfft. Here's what I answered. Hier ist meine Antwort. I said, it's because I love Jesus so much. Ich sagte, weil ich Jesus so sehr liebe. Tanto Jesus. He did so much for me. I love him so much. Er hat so viel für mich getan. Ich liebe ihn so sehr. You know, we have to really understand. Wisst ihr, wir müssen wirklich verstehen, that fasting in the new covenant is still part of it. Dass Fasten im neuen Bund immer noch dazugehört. Part of the new covenant and part of life. Teil des neuen Bundes und Teil des Lebens. And how we fast is the huge question. Aber die große Frage ist, wie wir fasten. Und in dieser Serie werden wir diese Frage beantworten. So, the question that I want to ask is, do we still need to fast in the new covenant? Yes or no? Also die Frage, die ich stelle, ist, müssen wir im neuen Bund noch fasten? Ja oder nein? The answer is, from my understanding, clearly yes. Nach meinem Verständnis lautet die Antwort eindeutig ja. Yes, of course. Und natürlich, Leute, I understand. So verstehe ich das. You're allowed to have your own conclusions from studying the Bible. Du kannst natürlich gerne deine eigenen Erkenntnisse aus dem Bibelstudium gewinnen. Why I've come to this conclusion. Und ich erzähle euch gern, wie ich zu dieser Schlussfolgerung gekommen bin. As you go to Matthew chapter 6, schaut euch Matthäus Kapitel 6 an. Jesus talked about fasting. Jesus spricht hier über das Fasten. It's interesting that one of the first subjects he talked about was money, praying and fasting. Interessanterweise ist eines der ersten Themen, die er anspricht, Geld, Beten und Fasten. Jejun. Think about this. Denkt drüber nach. Even in the Lord's Prayer, sogar im Vater unser money is in there. Ist Geld ein Thema. Provide for us. Versorge uns. Denk um Provision para nós. Every day. Täglich. Yes. Jesus told the disciples immediately, stop worrying about material things. Provision is guaranteed. Jesus sagte den Jüngern sofort, sie sollen aufhören, sich um materielle Dinge zu sorgen. Die Versorgung ist garantiert. Feita. In Matthew 6, the first 18 verses, which was one of the initial teachings of Jesus. In Matthäus 6. Die ersten 18 Verse in Matthäus 6 sind eine der grundlegenden Lehren Jesu. Jesus talks about three things. Hier spricht er über drei Dinge. About fasting, he talks about praying, he talks about giving. Er spricht über das Fasten, das Beten und das Geben. Look how interesting this is. Das ist so interessant. These three things are actually part of every religion that I know. Diese drei Dinge sind tatsächlich Teil jeder Religion, die ich kenne. Take Muslims, take the Buddhists, take Catholics, whatever religion. Nimm zum Beispiel die Muslims, die Buddhisten, die Katholiken oder welche Religion auch immer. Every religion that I know. Jede Religion, die ich kenne. Fasting, has praying and has giving is part of their religious duties. Hat Fasten, Beten und Geben als Teil ihrer religiösen Pflichten. Das deveres religiosos. So did the Jewish religion. Und so auch in der jüdischen Religion. So it and so has Christianity. Und genau so ist das im Christentum. Actually addressed these three things together. Jesus hat diese drei Dinge buchstäblich zusammen angesprochen. What does it mean? Und was bedeutet das? It means that these three things are part of Christianity. Es bedeutet, dass diese drei Dinge Teil des Christentums sind. Jesus never came and said. Jesus kam nie und sagte, guys, I'm here. It's time to stop praying. Leute, hier bin ich. Es ist Zeit, mit dem Beten aufzuhören. Fact. Fakt ist, the disciple noticed that Jesus got out of bed early to pray. Die Jünger bemerkten sogar, dass Jesus früh aufstand, um zu beten. Obviously, they realized that prayer even Jesus needed, so it's important. Offensichtlich erkannten sie, dass sogar Jesus das Gebet brauchte und dass es wichtig war. Jesus started his ministry on this earth by fasting. Jesus begann sein Wirken auf dieser Erde mit Fasten. Think about it. Überleg doch mal. And Jesus gave everything. Und Jesus hat alles gegeben. Ele ofertava muito. So we can see that fasting, giving and praying is part of Christianity. Also wir sehen, dass Fasten, Geben und Beten Teil des Christentums ist. Parte sim do cristianismo. So to people who say to me, also den Leuten, die mir sagen, in the new covenant, we don't need to fast anymore. Reinhard, im neuen Bund brauchen wir nicht mehr zu fasten. You know, I heard a preacher say this. Ich hörte einen Prediger mal sagen. I heard this interpretation of this scripture, but I thought, ich habe diese Auslegung der Bibelstelle so noch nie gehört und da dachte ich mir, er war ein unglaublicher Mann Gottes, den ich sehr bewunderte. Seen him in a long time. Ich hatte ihn ganz lange nicht mehr gesehen. Aber ich kannte ihn sehr gut und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. From another country. Er kam aus einem anderen Land. And in fact, I translated that message that he preached. Und ich übersetzte sogar die Botschaft, die er brachte. You know, he preached in English and I translated it into German. Er sprach Englisch und ich übersetzte ins Deutsche. And here's what he said. Und er sagte Folgendes. When Jesus said, als Jesus sagte, that the reason why his disciples do not fast, and we will talk about this later. Der Grund, warum seine Jünger nicht fasten, und darüber werden wir später noch sprechen. Because can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? Können die Freunde des Bräutigams fasten, während er noch bei ihnen ist? He said they will fast when the bridegroom is taken. Er sagte, sie werden aber fasten, wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird. This guy interpreted. Und dieser Mann interpretierte, I said, we don't need to fast anymore at all. Wir brauchen überhaupt nicht mehr zu fasten. Because Jesus said, while the bridegroom is with them, they don't fast. Denn Jesus sagte, solange der Bräutigam bei ihnen ist, müssen sie nicht fasten. And then he said, dann sagte er, only taken for 3 days and 3 nights into Hades. Er war nur 3 Tage und 3 Nächte im Hades. So only those 3 days the disciples were supposed to fast. Also sollten die Jünger nur diese 3 Tage lang fasten. Because after that he came back out of the grave. Denn danach ist er ja auferstanden aus dem Grab. No more fasting. Und dann sagt er also kein Fasten mehr. The diese Theologie gefällt dir, oder? Ich bin so schön. Das ist ein Tag. Jimmy. I've never heard even a thought like this. Whatever. Ich habe diese Theologie noch nie gehört. But think about this. Aber denk doch mal. Yes. To Christians who tell me, den Christen, die mir sagen, we don't need to fast anymore, I tell them this. Wir brauchen nicht mehr zu fasten, den sage ich. If it is one of the laws of Bible interpretation. Eines der Gesetze der Bibelauslesung lautet, cannot take things out of context. Dass man keine Dinge aus dem Zusammenhang reißen darf. What do we do? Was machen wir also? If you say we don't have to fast anymore, wenn du sagst, wir müssen nicht mehr fasten, you have to separate fasting from praying and giving. Dann musst du das Fasten vom Beten und vom Geben trennen. In der Offerte. Because Jesus talked about it in one context. Denn Jesus sprach darüber in einem Zusammenhang. That means if you don't have to fast anymore, neither do you have to pray nor do you have to give. Das würde bedeuten, wenn du nicht mehr fasten brauchst, brauchst du auch nicht mehr zu beten oder zu geben. Love it. Du magst diese Theologie noch immer, oder? Daniel liebt es. He's kidding. Aber er macht nur Spaß. He's very generous. Leute, er ist sehr großzügig. Er nimmt sich Zeit fürs Gebet. Und im Fasten übt er sich noch. Just think about it. Aber denk doch mal drüber nach. Literally put those 3 things in one context. Jesus hat diese 3 Dinge bewusst in einen Kontext gestellt. So, if you take fasting out, that means you have to take the other 2 out too. Wenn du also das Fasten weglässt, musst du auch die beiden anderen Dinge weglassen. Means Christians do neither need to pray nor do they need to give. Das würde also heißen, Christen brauchen weder zu beten noch zu geben. Joanne, offertai ne ora. We know this violates the entire idea of Christianity. Und wir wissen, dass dies gegen die komplette Idee des Christentums verstößt. Ever questioned whether we should do it. Er stellte nie in Frage, ob wir das tun sollen. But he had to address how to do it. Aber er musste darauf eingehen, wie wir das tun. Como devemos fazer? My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn euch gefällt, was ihr gelernt habt. Was ihr aprendido conosco. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und wenn ihr euch fragt, ob es noch mehr Informationen gibt. Und wieso tem mais coisas? We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. Mentoring group. Es gibt eine Mentoring-Gruppe. Amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen tollen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Also wenn du wissen möchtest, was wir tun, um Jesus und den Menschen zu dienen. Click on the link